leuchten Sterne und die Sonne drängt sie fort. In meinen Händen liegt die Asche meiner Sehnsucht und Wind. Trägt von mir alles fern, die Welt, die mir begegnet ist, verblasst. Die mir begegnet ist vom Blatt.